Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Der Piratenzauber. Dschungelforscher Carlos, ein guter Freund der Fellfreunde und sein Hund Tracker, ruderten schon seit dem frühen Morgen über das Meer. Sie suchten etwas ganz Besonderes, die Insel von Captain Raubein, einem berühmten Piraten, der dort angeblich einen Schatz vergraben hatte. Land in Sicht! Ruff, ruff. Ja, wir sind aber ganz schön weit gerudert, Carlos. Die beiden ließen ihr Boot auf den Strand laufen und gingen an Land. Ich glaube, dass es sich gelohnt hat, Tracker. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Raubeininsel ist. Die Insel war voller Palmen und Geröll und in der Mitte stand ein riesengroßer Berg. Carlos zog eine Papierrolle aus der Tasche. Und diese Karte wird uns zeigen, wo Jack Raubein seinen Schatz vergraben hat. Mein Urgroßvater hat mir erzählt, dass Jack Raubein ein sehr furchterregender Pirat war, mit unheimlichen Zaubersprüchen und magischen Kräften. Ach, keine Sorge, Tracker. Diesen Seeräuber gibt es schon lange nicht mehr. Wahrscheinlich hast du recht. Jetzt haben wir nichts mehr zu befürchten. Tracker tapste los Richtung Palmenhain. Doch dann flog ein Papagei auf Carlos zu und setzte sich ganz frech auf dessen Kopf. Ganz ruhig, Tracker. Das ist nur Mattea. Das ist nur Mattea! Komischer Vogel. Los, komm schon. Jetzt gehen wir auf Schatzsuche. Allerdings kamen sie nicht weit. Denn schon nach ein paar Schritten trat Carlos aus Versehen auf eine runde, glänzende Scheibe im Sand, die wie ein Goldtaler aussah. Der Boden begann zu beben und ein großer steinerner Pfahl bohrte sich aus dem Wasser und hob ihr Boot in die Höhe. Doch da fiel es auch schon ins Wasser und zerbrach in zwei Teile. Erschrocken sprang Tracker zur Seite und verlor dabei sogar seine Hundemarke. Das war bestimmt eine von Jack Raubeins alten Fallen. Vermutlich. Als Pirat will man seinen vergrabenen Schatz beschützen. Holen wir lieber Hilfe mit deiner Hundemarke. Oh nein, meine Hundemarke! Wo ist sie hin? Vielleicht wurde sie aufs Meer gespült. Wie sollen wir jetzt die Paw Patrol rufen? Ich glaube, ein Vogel hat es uns gerade gezwitschert. Carlos schickte Mattea los, in die Abenteuerbucht. Dort hatten sich Ryder und die Fellfreunde am Strand ein Piratenschiff aus Pappe gebaut. Und alle waren als Seeräuber verkleidet. Yo ho ho, Fellfreunde, jetzt spielen wir Piraten! Arrrr! Auf geht's! Wie wär's mit Piraten fangen? Raufgepasst, Matrosen! Ich bin dran! Also rannten alle los und Chase versuchte, sie einzufangen. Nicht, Landratte! Zu früh gefreut. Chase holte Marshall ein und stupste ihn in die Seite. Ahoi, du bist! Ah, beim Klabautermann! Jetzt musst du über die Planke laufen. Pirat Marshall! Okay. Ich meine, ei, ei. Marshall hopste ins Papp-Piratenschiff und sprang über die Reling auf die Planke. Aber beim Balancieren kam er ganz schön ins Wackeln. Platsch! Und plumpste in den Sand. Doch das Piratenspiel ging schon weiter. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich hier meinen Piratenschatz vergraben. Rubble grub und grub und zog einen Schatz aus dem Sand. Hey, ein Piratenstiefel! Aber die Fellfreunde wurden abgelenkt. Ist das nicht Mattea aus dem Dschungel? Doch, eindeutig. Paw Patrol, Paw Patrol! Carlos, Tracker brauchen Hilfe! Ryder entdeckte eine Papierrolle an Matteas Kralle. Eine Karte und eine Nachricht. Carlos sagt, Er und Tracker waren unterwegs auf Schatzsuche zu einer einsamen Insel. Aber wegen einer Falle sind sie da gestrandet. Beeilt euch bitte! Keine Sorge, Mattea. Keine einsame Insel zu weit, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Strandzentrale. Captain Ryder braucht uns! Die Hunde sausten los. Doch Marshall übersah die Grube, die Rubble eben gegraben hatte. Steuerbord! Stolperte und purzelte direkt in den Fahrstuhl der Zentrale, wo die anderen bereits warteten. Marshall riss seine Freunde alle um. Wie sagt man Autsch auf Piratisch? Der Fahrstuhl brachte die Hunde hinauf in die Strandzentrale. Als sie oben ankamen, steckten alle in ihren Einsatzanzügen und in ihren Piratenkostümen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Warum sind wir immer noch als Piratenhunde verkleidet? Weil wir auf eine Piratenrettungsabenteuerreise gehen. Oh! Die Karte, die Mattea uns gebracht hat, zeigt die Gegend, in der Carlos und Tracker gestrandet sind. Aber es gibt dort sehr viele Inseln. Und deshalb wird Sky ihren Gleitschirm als super hohen Ausguck benutzen, wenn wir in der Nähe sind. So kann sie nämlich erkennen, auf welcher der Inseln ein großer Berg ist. Und da finden wir dann Carlos und Tracker. Ei, ei, Captain Ryder! Ich bin der Piratenflughund! Und Zuma, da wir wissen, dass es dort Fallen gibt, wirst du sie vorher mit deinem Wasserfahrzeug auskundschaften. Ab ins Wasser, Matrosen! Ei, ei, Piratenhunde! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Die Plattform, auf der die Fellfreunde standen, senkte sich hinunter in den Sea Patroller. Die Hunde hüpften auf die schmalen Bänke an den Seiten. Und Ryder setzte sich auf seinen Stuhl. Motor starten, Robohund! Der Boden um die Zentrale bewegte sich. Und Zumas Wasserfahrzeug und Rubbles Schwimmkran rollten an Bord des Sea Patrollers. Robohund, wir stechen in See! Der Steg vor der Strandzentrale öffnete sich und machte den Weg frei für den Sea Patroller. Wir segeln auf die Ferne zu. Captain Ryder und die Crew. Wir sind Piraten. Doch sehr beliebt. Die nettesten Hunde, die es gibt. Yo, ho, ho. Wir legen wieder los. Yo, ho, ho. Piratenhunde sind famos. Wenn wir auf die See rausschwellen, bezwingen wir die höchsten Wellen. Geht auf! Ahoi! Lasst es uns wagen. Sogar ein Wal muss nicht verzagen. Yo, ho, ho. Wir legen wieder los, yo-ho-ho, Piratenhunde sind famos. Der Sea Patroller kam gut voran. Anscheinend kommen wir Carlos und Trackers Insel näher. Sky, schwing dich in die Lüfte und halte Ausschau. Ei, ei, Captain. Ruff, Gleitschirm. Sky fuhr den Gleitschirm aus, den sie in ihrem kleinen Rucksack auf dem Rücken trug, und schwebte schon bald in der Luft. Zur Verwunderung einer Möwe, die ihr in die Quere kam. Möwe, Land in Sicht! Ich sehe ganz viele Inseln, Ryder! Warte, da ist die Insel mit dem großen Berg von Carlos Karte. 2 Strich vor Steuerbord! Der Robohund verstand kein Wort. Das bedeutet leicht nach rechts abbiegen. Der Robohund lenkte den Sea Patroller also nach rechts. Auf der Insel von Captain Raubein spitzte Tracker die Ohren. Ich habe da gerade etwas gehört. Klingt wie ein großes Boot. Und es kommt von da drüben. Sofort schaute Carlos durch sein Fernglas. Oh nein, das scheinen Piraten zu sein. Ist das vielleicht Jack Raubein? Carlos schaute genauer hin. Nein, das sind Ryder und die Paw Patrol. Mattea hat unsere Nachricht überbracht. Ja! Paw Patrol! Jetzt hatte auch Sky die beiden entdeckt. Hey, ich sehe sie. Und sie scheinen sich sehr zu freuen, dass wir da sind. Okay, Zuma. Du musst jetzt überprüfen, wo Fallen im Wasser sind. Wir brauchen freie Fahrt bis zur Insel. Ei, ei, Captain! Zuma sprang sofort in sein Luftkissenboot. Die Rampe des Sea Patrollers öffnete sich und schon war er im Wasser und steuerte auf die Insel zu. Juhu! Oh, oh, ich höre da so ein Brummen unter der Wasseroberfläche. Und dieses Brummen kannten sie doch. Oh, wow! Oh. Azuma fuhr nach rechts und wieder nach links. Da schießen die Waldsäulen aus dem Wasser! Vorsicht! Robohund, Rückwärtsgang einlegen und schnell abdrehen. Gerade noch rechtzeitig konnte der Sea Patroller ausweichen. Puh, das war knapp. Aber wir sind nicht nah genug dran, um Carlos und Tracker von der Insel zu holen. Dann müssen wir diese Fallen aus dem Weg räumen. Bitte! Zuma, fertig machen zum Abtauchen. Nächster Halt unter Wasser. Zuma verschloss das Glasdach seines Bootes und tauchte ab. Unter Wasser klappte er zwei Greifarme aus. Rubble, starte deinen Unterwasserschaufelbagger. Rubble ist der Retter! Blitzschnell setzte sich Rubble in seinen Unterwasserbagger. Die Rampe des Sea Patrollers öffnete sich und dann war auch Rubble im Wasser und fuhr neben Zuma zwischen den Pfählen hin und her. Es waren wirklich ziemlich viele. Captain Ryder, hier unten sind jede Menge von diesen Fallen. Arr, es wird ewig dauern, bis ich sie alle gefällt habe. Vielleicht nicht, Kameraden. Wir müssen nur Domino spielen. Rubble, benutze deine große Schaufel, um die Säule umzustoßen. Und Zuma, du nimmst deinen Greifarm, um sie wegzuziehen. Ei, ei, Captain! Ich bin bereit, Pirat Rubble. Dann nichts wie... Los! Gemeinsam rüttelten sie an dem ersten Pfahl. Rubble drückte, Zuma zog, der Pfahl begann zu wackeln und dann... Schnell aus dem Weg! Zuma konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen, bevor der erste Pfahl gegen den zweiten prallte. Der fiel gegen den nächsten und so weiter. Bis zum letzten. Ja! Ja, klasse! Joho, jetzt geht es los! Jetzt geht es los! Ryder und die Fellfreunde gingen an Land, wo Carlos und Tracker bereits auf sie warteten. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Sie, vielen Dank, Freunde. Dieser Pirat Jack Raubein wollte wohl nicht, dass jemand seinen Schatz findet. Ein richtiger Pirat? Cool. Von wegen cool. Jack Raubein war kein bisschen cool, ehrlich nicht. Mein Urgroßvater hat mir erzählt, Raubein hatte ein Musikinstrument, mit dem er Tiere verhexen konnte. Plötzlich benahmen sie sich wie seine Piratencrew. Du meinst zum Beispiel, Affen haben ihm Brote gemacht? Nein, sie mussten den Schatz nehmen, ihn zu einem Geheimversteck bringen und ihn für immer bewachen. Oh, das ist nicht so nett. Und der Zauber kann nur gebrochen werden, wenn man eine besondere Melodie auf dem Zauberinstrument spielt. Doch nun griff Carlos ein. Tolle Geschichte, Tracker. Nur Jack Raubein gibt es doch gar nicht mehr. Aber sein Schatz vielleicht schon. Oh, cool. Wollt ihr mitsuchen? Ryder? Fellfreunde? Na sicher. Ja, klar. Carlos zog die Schatzkarte hervor. Hier steht, der Schatz ist auf der Spitze dieses Berges versteckt. Komm schon, Tracker, das wird spannend. Na los, suchen wir den Schatz. Aufgeregt machten sie sich auf den Weg zum großen Berg und schauten dabei immer wieder auf die Karte, bis Carlos plötzlich stehen blieb. Also laut der Karte ist der Schatz hier irgendwo vergraben. Aber da steht nicht genau, wo man graben muss. Rocky kann uns helfen. Sein Metalldetektor kann den Schatz aufspüren. Allerdings. Ruff, ruff, Metalldetektor. Aufmerksam suchte Rocky die Umgebung ab und ließ dabei keine Stelle aus. Hier muss er sein. Ha, direkt unter unseren Pfoten. Hatte Rocky recht? War der Schatz wirklich hier vergraben? Sofort grub Rubble mit seinem Bagger ein tiefes Loch in den Sand. Ich glaube, ich sehe eine Truhe da unten. Wir haben den Schatz gefunden. Ja! Ja! Juhu, ich wette, sie steckt voller Gold und Juwelen. Ja. Dann ist sie bestimmt unheimlich schwer. Rubble, heb sie mit deinem Kran raus. Ja! Rubble manövrierte den Kran genau über die Grube und ließ dann den Greifer hinunter zu der Truhe. Ich drücke besser voll auf die Tube, wenn sie so schwer ist. Das war sie aber nicht. Im Gegenteil. Die Truhe war so leicht, dass sie in hohem Bogen in den Sand flog. Ups, war doch gar nicht so schwer. Dafür aber fest verschlossen. Mit einem Schloss, das die Form eines Totenkopfes hatte. Rocky, du musst die Truhe jetzt für uns aufstemmen. Okay, Schraubendreher. Rocky klappte sein Werkzeug aus, setzte an und der Deckel sprang auf. Rocky und die anderen trauten ihren Augen nicht. Kein Wunder, dass die Truhe so leicht ist. Da ist kein Schatz drin. Bis auf diese alte Seemannsflöte. Carlos holte das Instrument heraus. Die Flöte schimmerte golden und war mit feinen Mustern verziert. Tracker legte verblüfft den Kopf schief. Die sieht aus wie die von meinem Urgroßvater. Er könnte sogar Lieder darauf spielen. Wirklich? Hat er dir beigebracht, darauf zu spielen? Sieh, er hat mir ein Seemannslied beigebracht. Aber ich habe zu große Angst, etwas anzufassen, das Jack Raubein gehörte. Vielleicht ist das Zauberinstrument, mit dem er die Tiere verzaubert hat. Dieses rostige alte Ding? Das kann bestimmt nicht zaubern. Aus Spaß spielte Carlos ein paar Töne an. Und die klangen so schief, dass sich alle die Ohren zuhielten. Seht ihr? Es ist nur eine ganz normale alte Flöte. Von wegen. Denn die Affen hatten aufgehört zu klettern. Die Schlangen schlängelten nicht mehr. Und alle Tiere auf der Insel hatten plötzlich giftgrüne Augen. Sie waren wie hypnotisiert. Doch davon ahnten die Fellfreunde nichts. Puh, gehen wir zurück und untersuchen das Loch, das wir gegraben haben. Vielleicht ist der richtige Schatz noch da drin. Kommt schon. Ryder und die Fellfreunde liefen los. Nur Carlos zögerte. Es sei denn, er ist doch hier drin. Also untersuchte Carlos die Truhe noch einmal von oben bis unten. Ich frage mich, ob hier irgendwo ein Geheimfach ist. Nein, hier ist sonst nichts mehr. Oh, was ist das denn? Ein Haufen kleiner Krebse mit grünen Augen war unter die Truhe gekrabbelt, hob sie hoch und trug sie ins Wasser. Und als Carlos versuchte auszusteigen, schnappten die Tiere mit ihren scharfen Scheren nach seinem Fuß. Oha! Tracker! Ryder! Paw Patrol! Hilfe! Tracker spitzte die Ohren. Ich höre Carlos. Er ist in Schwierigkeiten. Folgt mir, Freunde! Im Nu waren Tracker und die anderen zurück am Strand. Wow! Seht ihr? Carlos wird weggezogen. Hilfe! Von Krabben? Ich bin mir sicher, das ist Jack Raubeins Zauber. Also dann war es doch die magische Flöte. Als Carlos darauf gespielt hat, sind die Tiere gekommen, um den Schatz von Raubein zu beschützen. Ich muss rausschwimmen und meinen Freund retten. Aber Ryder hielt ihn zurück. Das ist wirklich mutig von dir, aber viel zu gefährlich, Tracker. Sieh nur. Jetzt umkreisten auch noch drei große Flossen die Schatztruhe, in der Carlos festsaß. Auch Haie? Uiuiui. Wie sollen wir Carlos jemals retten? Nach Paw Patrol Art. Also, Freunde, auf zum Sea Patroller. Ryder hob die Flöte von Captain Raubein auf, die im Sand lag. Dann folgte er den anderen aufs Schiff, während Skye mit ihrem Gleitschirm durch die Luft segelte. Schneller, Robohund, wir müssen Carlos unbedingt einholen. Skye, kannst du Carlos noch sehen? Ei, Captain, aber nicht mehr lange. Sieht so aus, als würden sie Carlos in den Dschungel bringen. Tatsächlich. Die Krebse steuerten mit der Truhe eine versteckte Bucht an und verließen das Wasser. Hey, sieht aus wie zu Hause. Aber in diesem Teil des Dschungels bin ich noch nie gewesen. Vier Affen mit leuchtend grünen Augen und ausgestreckten Armen liefen nun auf Carlos zu. Oh, gut. Affen, ich verstehe mich ganz toll mit dem bei mir zu Hause. Aber diese hier nahmen den Krebsen jetzt die Truhe ab. Wow, immer schön langsam. Von wegen. Die Affen brachten die Truhe tief hinein in den Dschungel. Und langsam wurde Carlos einiges klar. Die Geschichte von Trackers Urgroßvater ist wirklich wahr. Und da ich in der Truhe sitze, denken sie wohl, dass ich auch ein Schatz bin. Wieder versuchte er, aus der Truhe herauszuklettern. Uah! Aber eine Schlange mit giftgrünen Augen hinderte ihn daran. Ich bin ein Schatz, der sich nicht vom Fleck rührt. Hilfe! Der Dschungel wurde immer dichter. Ryder, ich kann Carlos nicht mehr sehen. Wohin war er unterwegs? Carlos wird in die Richtung gebracht und die Schatztruhe wird von Affen getragen. Tracker stellte seine Ohren auf. Oh ja, ich kann die Affenfüße hören und wie Carlos um Hilfe ruft. Keine Sorge, wir werden sie einholen. Aber wie sollen wir ihm mit einem Boot durch den Dschungel folgen? Ryder! Der Sea Patroller ist mehr als nur ein Boot. Er kann auch an Land fahren, weißt du? Los, Robohund, schalte den Landfahrmodus ein. Landfahrmodus einschalten! Arr! Unter dem Sea Patroller öffneten sich ein paar Luken und vier große Räder kamen zum Vorschein. Das Fahrerhäuschen glitt nach vorne, sodass der Sea Patroller ein bisschen aussah wie ein Laster ohne Ladung. Dann fuhr er aus dem Wasser heraus und hinauf auf den Strand. Hier geht's lang, Amigos. Und los! Der rollende Sea Patroller raste über den Strand und dann in den Dschungel hinein, in dem Carlos verschwunden war. Aber wo steckte er? Tracker, wenn du mich hören kannst! Ich bin hier drüben! Wo auch immer das ist. Carlos zog den Kopf ein, denn die Affen ließen die Schatztruhe nun auf den Rücken eines riesigen Krokodils hinunter, das ebenfalls grüne Augen hatte, wie die der anderen Krokodile an seiner Seite. Gemeinsam brachten sie Carlos noch tiefer in den Urwald. Tracker, beeil dich! Diese Krokodile hier sind auch verzaubert. Hilfe! Ich kann Carlos hören. Er ist da vorn. Wir müssen den Zauber beenden. Aber wie? Hey, wenn alles durch die Flöte angefangen hat, muss man sie vielleicht noch einmal spielen, damit die Tiere wieder normal werden. Doch nichts passierte. Nein, hat nicht funktioniert. Aber Tracker, vielleicht funktioniert es mit dem Lied, das dir dein Urgroßvater beigebracht hat. Gute Idee, Rubble. Das fand Tracker nicht. Ui, ui, ui. Ich weiß, die Piratenflöte macht dir Angst. Aber könntest du es versuchen, für Carlos? Ryder hielt Tracker die Flöte hin. Na gut, ich versuche es. Aber ich weiß nicht, ob ich noch die ganze Melodie kann. Wow, das klingt ziemlich gut, Tracker. Und sieh mal, es funktioniert. Marshall hatte auf einem Baum einen Affen entdeckt, dessen Augen wieder normal wurden. Du brichst den Zauber! Aber Tracker ließ die Flöte fallen. Warum hast du aufgehört? Ich habe vergessen, wie das Ende geht. Tut mir leid. Die Augen des Affen auf dem Baum wurden wieder grün. Versuch dich zu erinnern. Wir müssen die Tiere vom Piratenzauber befreien. Okay, amigo. Unterdessen erreichten die Krokodile mit der Truhe und Carlos auf dem Rücken den großen Berg in der Mitte der Insel, an dessen Eingang sich eine Höhle befand. Hier ist also Jack Raubeins geheime Höhle, in der er all seine Schätze versteckt hat. Da sind ja lauter coole Felsmalereien. Die muss ich mir mal näher ansehen. Carlos richtete sich auf, was den Krokodilen allerdings gar nicht gefiel. Ich guck sie mir später an. Hilfe! Die war zum Glück schon sehr nah. Oh, ich hab Carlos gehört und ein Krokodil. Da lang, bitte, schnell! Der Robohund gab Gas, erreichte den Berg und fuhr direkt in eine Falle. Einer der Reifen überrollte nämlich einen goldenen Taler. Sofort bohrten sich viele mächtige Steinpfähle aus dem Boden und versperrten den Weg in die Höhle. Da ist Carlos! Ihr habt mich gefunden! Naja, weil Tracker so gut hören kann. Und jetzt müssen wir dich da nur noch rausholen. Irgendwie. Das wird wohl nicht so leicht sein. Raubeins Zauber bringt diese Krokodile dazu, seinen Schatz zu bewachen. Und dazu gehöre ich jetzt auch. Von allen Seiten kamen nun Affen, Krokodile und eine riesige Schlange heran, um den Schatz zu verteidigen. Alle mit giftgrünen Augen. Das sind aber viele Tiere. Wir müssen sie von Carlos weglocken. Kannst du noch mal Flöte spielen? Ich weiß immer noch nicht die ganze Melodie. Hat noch jemand eine Idee? Rubbles Magen knurrte. Entschuldigung, mit einem Leckerli könnte ich besser nachdenken. Rubble, das ist echt eine tolle Idee. Wir beschaffen uns einen Haufen Leckerbissen und locken Jack Raubeins Piratenbande damit weg. Klar, genau das meinte ich. Ryder holte einen Beutel aus einer Ecke des Sea Patrollers. Wir legen einfach eine Spur mit diesem Futter. Und wenn die Piratentiere ihr tatsächlich folgen, retten wir Carlos. Hört sich gut an. Aber wie bekommen wir das Futter an den Pfählen vorbei? Ja, und nahe genug an die Krokodile heran, ohne dass sie uns beißen. Ryder deutete auf den Käfig an Deck, der eigentlich zum Beobachten von Haien unter Wasser gedacht war, und legte die Leckerlis hinein. Dafür benutzen wir diesen Käfig. Die Tiere können da nicht so einfach rein. Wir schwingen ihn über die hohen Pfähle rüber zu Raubeins Tieren und lassen das Futter runterfallen. Ich klettere in den Käfig. Mit einem Satz sprang Chase in den Käfig, der an einem Kran befestigt war. Ich weiß nicht, Chase. Diese Tiere sind nicht gerade sehr freundlich. Ja, aber jemand muss das Futter an die richtige Stelle bringen. Ich schaff das. Okay, aber sei schön vorsichtig. Robohund, Zeit für die Leckerlis. Ryder schloss die Käfigtür und steuerte den Kran über die Pfähle hinweg zu Carlos. Der Käfig baumelte jetzt direkt über der Schatztruhe. Und Chase warf den Tieren das Futter zu. Aha. Hier kommen Leckerlis! Gut gemacht, Chase! Kommt und holt sie euch, köstliche Leckerbissen! Doch die Tiere rührten sich nicht. Aber warum fressen die Tiere sie denn nicht? All die vielen Leckerlis auf dem Boden statt in meinem Bauch? Aber die Tiere schienen andere Pläne zu haben. Einer der Affen warf nun eine Bananenstaude zu Boden. Jeder griff sich eine der gelben Früchte und dann flogen sie auch schon durch die Luft. Hey, aufhören! Ich werde mit Bananen beworfen! Rückzug! Ich hol dich zurück, Chase. Oh. Doch auch Ryder bekam jetzt eine Banane ab und steuerte den Käfig dadurch versehentlich in die falsche Richtung. Genau auf die Höhle zu. Vorsicht! Nein! Die Wände kamen näher und näher. Als der Käfig endlich stoppte, genau vor den Wandmalereien. Tut mir leid, Chase. Ist schon gut, nichts passiert. Erleichtert betrachtete Chase die Malereien vor sich. Hä? Diese Zeichen sehen aus wie Musiknoten. Doch da setzte sich der Käfig auch schon in Bewegung. Und wenig später war Chase wieder an Bord des Sea Patrollers. Chase, sagtest du, das sind Musiknoten auf den Felsen gemalt? Ich glaub schon. Und zermatschte Bananen sind da auch. Vielleicht ist es Raubeins Lied. Wenn ich mir die Noten näher ansehe, kann ich das Lied bestimmt zu Ende spielen. Vielleicht ist dann der Zauber gebrochen. Ryder, die Flöte bitte. Na klar doch. Kabel! Tracker fuhr seine Kabel aus, schnappte sich die Flöte und schwang sich zu der Felsenwand hinüber. Vorsichtig, Tracker! Sofort sausten Bananen durch die Luft. Oh oh, die Affen fangen schon wieder an. Halte durch, Tracker. Wir geben dir Deckung. Doch da flogen schon die nächsten Bananen. Marshall, du musst mit deinen Wasserdüsen die Bananen von Tracker fernhalten. Marshall macht's. Wasserdüsen. Marshall lenkte die beiden Wasserstrahlen auf die Bananen. Und eine nach der anderen landete auf dem Boden. Endlich konnte Tracker in Ruhe flöten. Spiel weiter, Tracker. Genau das tat Tracker. Bis eine Banane auf den Noten zerplatzte. Ich mach das schon, Tracker. Im Nu war die Wand wieder sauber und Tracker konnte das Lied zu Ende spielen. Und die Augen der Affen, Krokodile und Schlangen wurden wieder normal. Du hast es geschafft. Dein Piratenlied hat Jack Raubeins Zauber gebrochen. Keines der Tiere interessierte sich mehr für die Schatztruhe. Im Gegenteil. Die Krokodile trotteten zurück in den Dschungel. Die Affen hopsten ihnen hinterher. Und auch die Schlangen krochen davon. Erleichtert kletterte Carlos aus der Truhe. Komm, ich nehme dich mit, amigo. Tracker schleuderte Carlos eines der Kabel entgegen. Der griff zu und bereits kurze Zeit später waren beide zurück an Bord. Willkommen an Bord des Sea Patrollers, Carlos. Danke, Ryder. Danke, Fellfreunde. Robohund, es wird Zeit, Carlos und Tracker nach Hause zu bringen. Also steuerte der Robohund den Sea Patroller zurück zum Wasser. Aber was ist mit dem Schatz? Jetzt wissen wir ja, wo er ist. Wir kommen später mit deinem Geländewagen zurück und bringen ihn dann ins Museum. Doch der Sea Patroller überrollte schon wieder einen goldenen Taler. Diesmal bohrten sich allerdings keine Pfähle aus dem Boden. Stattdessen fing der große Berg an zu beben. Ein geheimes Tor in den Felsen öffnete sich und gab einen riesigen Schatz frei. Goldmünzen, wertvolle Statuen und funkelnde Diamanten. Oh, der Schatz! Fantastisch! Ich glaube, wir brauchen einen größeren Geländewagen. Einen größeren Geländewagen! Aber erst einmal brachten Ryder und die Fellfreunde Carlos, Tracker und Mattea zurück nach Hause. Tracker und ich finden von ihr allein nach Haus. Danke für alles, Freunde. Und für meine neue Hundemarke. Danke, Amigos. Piratenhilfe holen ist ganz leicht. Ein Arrrr reicht. Segel setzen Richtung Abenteuerbucht, Robohund. Die Piratenhunde stechen in See. Yo, ho, ho. Wir legen wieder los. Yo, ho, ho. Piratenhunde sind famos. Yo, ho, ho. Wir legen wieder los. Yo, ho, ho. Piratenhunde sind famos.